Herr Sachse liebt das Reisen sehr, nun nehm ich das in Knochen. Drum fährt er gerne hin und her in sein drei Urlaubswochen. Bis nunter nach Bulgarien tut er die Welt beschnarchen. Und sind die Koffer noch so schwer und sind zu voll die Züge. Und ist es Essen nicht weit her, das kennt er zu genüge. Der Sachse tut nicht knietschen, der Sachse singt die Liedchen. Sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending. Und auch ein dichtes Glück und ein Zauber der Musik. Schon das kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich augenblicklich zufrieden, ruhig und glücklich. Der Sachse liebt es selten Sound und tun, wo Geigen rühren. Ob Opernhaus, ob Untergrund, ich halt, das muss er hören. Und schluchzt der Geigenbogen, da kriegt der feuchte Ohren. Der Sachse schmilzt ihm leicht dahin auf des Gesanges Fliegeln. Noch eh die Träne tropft vom Kinn, da weiß er es zu ziecheln. Der Sachse tut nicht wein, der Sachse stimmt mit ein. Na, sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending. Und auch ein dichtes Glück und ein Zauber der Musik. Schon das kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich augenblicklich zufrieden, ruhig und glücklich. Der Sachse ist der Welt bekannt als braver Erdenbercher und fährt er ringsum durch das Land, da macht er keinen Ärger. Da braucht er seine Ruhe und ausgelatschte Schuhe. Doch kommt der Sachse nach Berlin, dort können sie ihn nicht leiden. Da wollen sie nähne drüber ziehen, da wollen sie mit ihm streiten. Und tut man auch verscheißern, sein Liedchen singt der Eiserne war. Sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending. Und auch ein dichtes Glück und ein Zauber der Musik. Schon das kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich augenblicklich zufrieden, ruhig und glücklich. Drei, vier, sing, mein Sachse, sing, es ist ein Eichending und auch ein dichtes Glück und den Zauber der Musik. Schon das kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich augenblicklich zufrieden, ruhig und glücklich. Sing, mein Sachse, sing, sing, sing, mein Sachse, sing, sing, sing, mein Sachse, sing.